Crystal Meth, ich bin einer von den Echten. Yeah. Hört gut zu, ich sag's euch allen nochmal, ich bin einer von den Echten. Steh für meine Brüder ein, bei mir siehst du kein falsches Lächeln. Ehrlichkeit und Respekt ist das, was ich so schätze. Viele sind nicht loyal, doch tun trotzdem darüber rappen, hä? Ich sag es nochmal, bleib weg, wenn du es nicht ernst meinst. Denn entweder bist du mein Freund oder mein Erzfeind. Einer der Echten zu sein bedeutet, dass mein Herz zeigt und auch, dass man alles, was man hat und auch mehr teilt. Von mir aus krieg ich doch ne Force für meine Jungs. Geh in Bau für meine Jungs, geh trau für meine Jungs. Und egal was kommt, ich gehe immer aufrecht. Red nicht von irgendwas, ich erzähl mein Leben auf Tracks. Warum sagst du, du bist einer von den Echten? Obwohl jeder weiß, du nimmst vor Stress die Beine in die Hände. Halt ins Feuer, würde sterben für die Crew. Warum die Leute uns so feiern, es ist keiner so wie du. Ich bin einer von den Echten. Einer von den Echten. Mach mich immer klar, ich bin immer da bei Action. Denn ich bin einer von den Echten. Ich bin einer von den Echten. Einer von den Echten. Mach mich immer gerade, ich bin immer da bei Action. Denn ich bin einer von den Echten. Nach wie vor ist es so, der Kreis bleibt klein. Bevor ich Fake Friends hab, würde ich lieber einsam sein. Man sagt, Anpassung ist die Stärke der Schwachen. Deshalb werde ich mich für meine Meinung immer gerade machen. Für die Fam lass ich alles stehen und liegen. Für die Gang lass ich alles stehen und liegen. Wenn es brennt, gebe ich paar Bomben an alle, die gegen mich stehen. Und danach siehst du sie liegen. Sag es mir ins Gesicht oder du hast nichts zu sagen. Bin ein Mann vieler Worte, doch mehr ein Mann vieler Taten. Und je nachdem, was du für mich bist, ob Freund oder Feind, wirst du sehen, dass es nicht nur bei paar Drogenen bleibt. Ja, die Jungs, die du hinter mir siehst, die zähl ich zu den Echten. Und die Jungs, die du hinter mir siehst, reden dich hinterm Rücken. Die Jungs, die du hinter mir siehst, würden doch für mich kämpfen. Und die Jungs, die man hinter dir sieht, tun nichts außer bücken. Ich bin einer von den Echten. Einer von den Echten. Mach mich immer gerade, ich bin immer da bei Action. Denn ich bin einer von den Echten. Ich bin einer von den Echten. Einer von den Echten. Mach mich immer gerade, ich bin immer da bei Action. Denn ich bin einer von den Echten. Ich bin einer von den Echten. Einer von den Echten. Mach mich immer gerade, ich bin immer da bei Action. Denn ich bin einer von den Echten.